Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 120 des Gabelbissen Podcast. Da die letzte Folge ja durchaus eher, wie soll man sagen, theorielastiger war, habe ich mir gedacht, nehme ich euch in dieser aktuellen Folge wieder mal mit in meine Küche und wir kochen gemeinsam ein Gericht. Heute mal wieder etwas Vegetarisches und vielleicht ein bisschen etwas Ausgefalleneres. Und zwar werden wir einen Hirseschmarrn kochen. Und zwar benötigen wir hier für 4 Portionen 200 Gramm Hirse, Salz, eine schöne große Zwiebel, 100 Gramm Bergkäse, circa einen halben Bund Schnittlauch. Alternativ könnt ihr natürlich auch tiefgekühlten nehmen, 4 Eier, 200 Milliliter Milch, 6 Esslöffel Mehl, etwas Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss und etwas Olivenöl. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, weil die Hirse braucht durchaus länger zu kochen. Hirse ist übrigens, wie auch der Lein, eine der ältesten Kulturpflanzen, die wir so kennen. Und Hirse wurde auch wirklich schon sehr, sehr früh als Grundnahrungsmittel entdeckt. Das findet man immer wieder bei archäologischen Ausgrabungen etc., findet man eben die Hinweise auf die Hirse. Und ich muss ehrlich gestehen, habe schon lange nichts mehr mit ihr gemacht mit der Hirse und per Zufall ist mir das Rezept irgendwann mal untergekommen und dann habe ich gedacht, ja genau, das machst du, weil Hirse, finde ich, schmeckt eigentlich ganz gut. Sie braucht halt ein bisschen länger zum Kochen und von daher habe ich die schon vorbereitet. An sich ist Hirsekochen jetzt nicht so schwer. Was muss man da machen? Also bei den 200 Gramm Hirse nehme ich so circa einen halben Liter Wasser. Also man kocht es ähnlich, wie man zum Beispiel, wie ich das gerne beim Reis mache, mit dieser 2:1 Methode. Dann wird das Wasser aufgekocht, ein bisschen gesalzen und dann kommt die Hirse rein und die lässt man dann langsam drinnen köcheln. Ihr könnt aber auch bei euch auf der Hirsepackung nachschauen, da wird dann auch beschrieben, wie man das machen kann. Witzigerweise, bei der Hirse, die ich zu Hause habe, steht das nicht oben. Da wird zwar schön und breit erklärt, was Hirse ist, dass es eine Getreideart ist, dass eben eine der ältesten Kulturpflanzen ist, die wir in Europa kennen. Aber wie man sie jetzt zubereitet, das konnte ich auf der Verpackung nicht finden. Aber das macht nichts, dadurch, dass mir die Zubereitung schon ein bisschen bekannt war. Also ich merke gerade, der Zwiebel hier ist sehr frisch. Ich hätte vielleicht das Messer vorher doch besser abziehen sollen, damit ich eben die Zellwände der Zwiebel jetzt nicht so grob aufreiße und mir weniger von den ätherischen Ölen entgegenkommt. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Sollte ich also in der nächsten Zeit etwas komisch klingen, dann liegt es durchaus am Zwiebel, weil der, ja, da merkt man, der ist wirklich schön frisch. So. Gut. Gut, Zwiebel ist geschnitten. Den habe ich jetzt mal schön kleinwürfelig geschnitten. Den wollen wir nämlich auch so haben. Schön kleinwürfelig. Dann stellen wir mal eine große Pfanne auf den Herd. Und bei der Pfanne gebe ich euch gleich den Tipp. Da bitte nehmt eine, die ofenfest ist. Weil wir müssen die Pfanne nämlich im weiteren Verlauf ins Backrohr stellen. Das habe ich jetzt auch schon aufgeheizt. Und zwar auf 180 bis 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Im Rezept wird es beschrieben mit Heißluft, dass man es macht. Ich habe mich aber ehrlich gesagt dagegen entschieden, weil einfach das die Heißluftfunktion meiner Meinung nach zu viel Lärm machen würde. Und das käme ja nicht gerade euch zugute, wenn das Gebläse hier so stark blasen würde. Beim Bergkäse könnt ihr frei wählen, was ihr nehmt. Ich persönlich empfehle hier gern für ein Gericht wie dieses einen steirischen Bergkäse. Der ist ein bisschen weicher als sein Tiroler Pendant, ist aber im Geschmack nicht wirklich schwächer, muss man sagen. Also er hat ein super Aroma, wirklich, also schön kräftig. Vom Geruch her auch dementsprechend. Also ich persönlich liebe ihn heiß. Und vor allem ich habe das Gefühl, dass sich der steirische Bergkäse auch ein bisschen besser verarbeiten lässt, vor allem bei der Reibe. Weil wenn wir ihn dann entrindet haben, müssen wir diesen Bergkäse mal schön reiben. Und da würde ich auch wieder empfehlen, bei der Reibe nehmt die kleinere Stufe, also dass wirklich ein schön fein geriebener Käse rauskommt. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Steirischen eigentlich besser funktioniert fast als mit dem Tiroler. Solltet ihr beide nicht bekommen, ist das auch kein Problem. Da würde ich alternativ empfehlen, nehmt einfach einen, der kräftig im Aroma ist. Zum Beispiel, was würde mir da einfallen, ein älterer Gouda würde da passen. Junger Gouda natürlich nicht, weil wir wissen, junger Gouda ist durchaus ein Käse, der jetzt nicht so stark im Aroma ist. Ich finde ihn gut, ich liebe jungen Gouda, aber eben für den Fall hätte er uns zu wenig Aroma. Emmentaler würde sich meines Erachtens auch anbieten oder sonstige Schweizer Käsevariationen, die man so kaufen kann. Appenzeller würde sich auch anbieten. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man das Ganze mit Grana Padano oder mit Parmigiano machen kann. Müsste meines Erachtens auch funktionieren. Besser wäre es aber eben, etwas eher in der Richtung Schnittkäse zu nehmen, weil sich das dann besser im Teig verarbeiten lässt. So, der Käse wäre gerieben. Das geht ja dank meiner quasi Microplane relativ flott und gut. Die muss ich sagen, kann man wirklich empfehlen, solche Reiben. Mag ich persönlich gern, weil es einfach wirklich sehr, sehr schön zu reiben geht. So, die Pfanne erhitzen wir jetzt einmal, weil darin werden wir dann unseren Zwiebel schön glasig dünsten. Jetzt schaue ich mal kurz zur Hirse. Man verzeihe mir, ich koste kurz. Die Hirse passt. Die nehmen wir dann von der heißen Platte, sobald sie gar ist, und lassen wir sie im Anschluss ein bisschen auskühlen. So, den Käse gebe ich wieder zurück in den Kühlschrank. Die Pfanne heizt auf. Dann kommen wir mal zu den Eiern. 4 Stück habe ich gesagt. Und die müssen wir im ersten Schritt trennen. Wie man Eier trennt, denke ich mal, muss ich jetzt nicht großartig erklären. Das geht eigentlich relativ flott. Aufgeschlagen, dann den Dotter immer zwischen den Eierschalen hin und her und das war's auch schon. Man kann da auch, es gibt so eigene Eitrenngeräte, die man verwenden kann. Also ich habe sowas mal probiert, ja, es funktioniert, aber ehrlich gesagt, mit dem zwischen den beiden Schalenhälften das, den Dotter hin und her laufen lassen, bin ich nach wie vor am besten gefahren, am schnellsten, vor allem es war ein wenig Patzerei. Und sagen wir es ehrlich, wenn man so ein Hilfsmittel nimmt, ja, dann muss man auch wieder mehr abwaschen. Und da finde ich, es ist schon gescheiter, wenn man einfach gleich die Eierschale nimmt. Man, es braucht ein bisschen Übung, das ist klar, aber mit der Zeit hat man das eigentlich dann relativ schnell und schön raus. So, die Eier sind getrennt. Man, es gibt auch einen Schmäh, muss man sagen, wie man es noch machen kann. Und zwar mit alten PET-Flaschen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst also das Ei als Ganzes in zum Beispiel in eine Schüssel oder so reingeben. Und danach nehmt ihr die leere PET-Flasche, drückt sie zusammen, haltet sie über dem Dotter, lasst sie aus, damit die mehr oder weniger die Luft wieder reinsaugt. Und dann sollte der Dotter reingesogen werden, das Eiklar bleibt zurück. So soll es funktionieren. Ich muss gestehen, ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Jetzt kann es ein bisschen lauter werden, weil jetzt schlage ich den Schnee. Also mit dem Eiklar werde ich den Schnee schlagen. Normalerweise, wenn man Kuchen backt, würde man jetzt auch ein bisschen Salz reingeben. Ich lasse es in dem Fall aus. Gebe das jetzt nicht hinein. So. Weil so unbedingt eine Festigkeit brauche ich nicht, wie wir es beim Kuchen haben wollen. Und mit einem guten Mixer geht das relativ schnell. Also ihr seid gleich wieder von diesem durchaus lauteren Ambient Sound erlöst. So, vielleicht haben wir es. Also ich muss sagen, ist schon recht gut. Und bei der kleinen Menge an Eier muss man ja auch fairerweise dazu sagen, geht das ja relativ schnell. So. Ja, das schaut schon fein aus. Der Test aufs Exempel ist bestanden. Vielleicht noch ganz kurz drüber. Weil da ist es doch unten dann auch ein bisschen flüssig gewesen. So. Aber jetzt schöne Festigkeit im Schnee. Genauso wie wir es brauchen. Gut, Schnee ist geschlagen. Jetzt kommen wir zu unseren Eigelben. Da geben wir zunächst einmal die Milch hinein. Die muss ich noch aus dem Kühlschrank rausholen. Da kommt die Milch dazu. Weiters geben wir das Mehl dazu, und zwar die 6 Esslöffel. Die muss ich aus dem Mehl noch schnell rausnehmen. 6. Also ich nehme da 6 gehäufte Esslöffel. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Gut. Ich nehme hier übrigens glattes Mehl. Man könnte sicherlich auch griffiges nehmen oder universal, wer auf Nummer sicher gehen will. Das ist an jedem von euch selbst überlassen, was ihr zu Hause habt, was ihr nehmen wollt. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich verwende im Großen und Ganzen für fast alles eigentlich immer ein glattes Mehl und es hat eigentlich noch nie großartig Probleme gegeben. So, und das verrühren wir jetzt mit dem Löffel gleich zu einem schönen glatten Teig. Das Ganze wird natürlich jetzt ein bisschen flüssiger, das ist klar. Schön verrühren, damit wir da einen schönen glatten Teig kriegen. Es kann natürlich sein, dass wir da ein paar Klümpchen haben beim Mehl, aber die einfach ein bisschen am Rand drücken und dann wieder zuführen und dann geht das eigentlich wirklich gut. Also, man könnte auch einen Mixer nehmen, da geht das natürlich eine Spur schneller, das ist klar, aber in dem Fall verzichte ich drauf. So, wenn wir das gemacht haben, kommt dann jetzt noch der Käse dazu. Den ganzen feinen geriebenen Käse hinein. Und den rühren wir jetzt auch mal in unseren Teig ein. Und da sieht man dann schon, dass es gut war, dass man doch mehr Milch genommen hat, die 200 ml, weil am Anfang denkt man sich, das ist ja viel zu wenig. Aber sobald man den Käse einrührt, merkt man, dass man genau die richtige Menge erwischt hat. Gut, dann kommt die Hirse, die sollte jetzt ein bisschen abgekühlt sein. Die geben wir auch zu dem Ganzen dazu. Ein bisschen abgekühlt ist sie ja schon. Dadurch, dass die ja im Salzwasser gegart ist, bitte nachher beim Abschmecken des Ganzen aufpassen, weil nicht, dass man das Ganze zu salzig macht. Kann durchaus passieren, ich sag's dazu. Kann passieren. Vor allem, wenn man es dann doch die Hirse ein bisschen salziger kocht, ist es dann eben empfehlenswert, nicht mehr zu viel nachzusalzen, weil ja, ihr könnt euch vorstellen, wie das Gericht dann so ist. So, die Hirse verrühren wir auch schön rein, damit wir eine schöne homogene Masse erreichen, also wirklich alles schön durchmischt ist. Okay. Danach geben wir den Schnittlauch rein. Wie ihr hören könnt, habe ich hier einen tiefgekühlten, weil Schnittlauch kann man zwar schon am Fensterbankerl anbauen, aber ehrlich gesagt, ich hatte damit eigentlich keine so wirklich guten Erfolge. Drum nehme ich da einfach tiefgekühlten. Und da kauft man halt ein bisschen einen besseren, weil es soll ja doch schon eine brauchbare Qualität sein, die man da so hat. So, Schnittlauch drinnen. Dann geben wir auch gleich die Muskatnuss dazu. Da habe ich eine eigene Muskatmühle, muss sagen, das ist sehr praktisch. Man kann es auch mit einer kleinen Reibe machen, aber ich finde solche Muskatmühlen echt praktisch. So, und bevor wir jetzt wieder zu unserem Teig zurückgehen, schauen wir mal zu unserer Pfanne, die hat schon Temperatur. Da geben wir jetzt etwas Olivenöl hinein und in weiterer Folge unseren Zwiebel. Und bei nicht allzu heißer Temperatur dünsten wir den jetzt schön glasig. Also hier wollen wir wirklich keine Röstaromen haben. Da achtet dann bitte wirklich drauf, dass der schön glasig gedünstet wird. Wenn man die Temperatur dementsprechend niederwählt, muss ich ja sagen, geht das ja auch wirklich sehr, sehr schön. Wenn man die Platte zu heiß hat, klar, nimmt dazu schon die Röstaromen auf und das würde in dem Fall nicht gut dazu passen. Dann rühre ich jetzt mal unseren Schnittlauch ein und die Muskatnuss. Gebe noch ein bisschen Pfeffer dazu. Rühre weiter ein. Eben schön auch wieder hier durchmischen. Okay, dann wieder zurück zu unserer Zwiebel. Temperatur ist auf niedrigste Stufe. So circa die Zwiebel sollten so in etwa, ja, ich sage einmal 2 bis 3 Minuten in etwa glasig dünsten. Gut, dann holen wir einen Teigspatel und geben unseren Eischnee zu unserem Hirsegemisch und heben den vorsichtig unter. Also da wirklich nicht mit wie soll man sagen, brachialer Gewalt dann das einrühren, sondern wirklich schön vorsichtig und langsam unterheben, damit eben die Struktur des Eischnees nicht zu stark verloren geht. Man kann es eh nicht verhindern, ja. Auch wenn man ganz vorsichtig rührt, aber wenn man es wirklich vorsichtig macht, dann bleibt das schon gut erhalten. Und vor allem bei dem Gericht ist ja das dann durchaus von Vorteil, weil ihr wisst ja bei so einem Schmarrn, wie will man es haben? Man will das Ganze natürlich, bin ich wieder beim Zwiebeln, man will das schön flaumig haben und nicht irgendwie so fest und kompakt. Da ist ein Schmarrn einfach wesentlich angenehm. Also beim Kaiserschmarrn genauso. Der soll ja auch schön flaumig sein und nicht so eine feste, kompakte Teigmasse. Auch bei Palatschinken soll es ja durchaus ein bisschen flaumiger sein. Wobei, da wissen wir ja, da schlagen wir keinen Schnee. Und da wirklich schön langsam und so lange umrühren, bis man immer mehr diese kleinen, ich nenne es jetzt mal Bällchen sieht, vom Eischnee, bis wir auch hier eine homogene Masse haben. Und da gebe ich euch auch gleich den Tipp, nehmt wirklich eine entsprechend große Form, weil sonst kann man beim Umrühren, hat man da so eine liebe Mühe und Not. Und ja, man patzt mehr, als man eigentlich will. Wenn wir das Ganze untergehoben haben, ja, dann können wir schon zu unserer Pfanne gehen. Und da gießen wir dann den Teig hinein, direkt über die Zwiebel drüber. Schön reingießen und mit unserem Teigspatel das Ganze abputzen, also rausputzen. Gut. Und da lassen wir das Ganze jetzt für so circa 5 Minuten mal leicht braten und dann kommt das Ganze auch schon ins Backrohr hinein. Und da würde ich jetzt wirklich nicht zu viel umrühren, also eigentlich gar nicht umrühren, sondern das wirklich als ein Ganzes stocken lassen. Man kann vielleicht die Temperatur ein bisschen in die Höhe geben, damit es schön Farbe unten mal annehmen kann und schon ein bisschen eine Grundfestigkeit bekommt. Und den Rest garen wir dann eben im Backrohr drinnen. Und da gebe ich euch gleich den Pro-Tipp. Und das sage ich euch deswegen, weil es mir leider schon zugegebenermaßen 1-2 Mal passiert ist, dass ich eben sowas gemacht habe. Ich habe es ins Backrohr reingestellt und beim Rausnehmen, habe ich nicht ganz bedacht, dass sowas durchaus auch heiß werden kann. Ja, die weiteren Details, glaube ich, brauche ich euch jetzt nicht verraten. Ihr könnt euch schon vorstellen, was da so ein bisschen passiert ist. Aber aus Fehlern wird man ja bekanntlicherweise klug. Darum habe ich mir jetzt schon meinen Ofenhandschuh gerichtet, damit ich das nachher schön rausnehmen kann. Und wie gesagt, wirklich eine Pfanne nehmen, die auch ofenfest ist, weil es gibt durchaus welche, die zwar so wirken, als ob, aber die haben meistens dann Kunststoffgriffe, also festere Kunststoffgriffe, und die vertragen das nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel welche, die haben eher so einen weicheren Kunststoffgriff, und da ist es überhaupt kein Problem. Die halten das wunderbar aus. Sollte normalerweise auch, oder ist bei vielen, sagen wir mal so, Pfannen auch direkt darauf vermerkt. Da sind ja auf der Unterseite so kleine Symbole eingestanzt, die uns auf der einen Seite zeigen, ob ich es mit Induktion verwenden kann, ob ich es mit Gas verwenden kann, etc. Aber bei manchen ist eben auch ein Zeichen für ein Backrohr eingestanzt worden, und dann ja, kann man davon ausgehen, dass das Ganze auch im Backrohr ohne weiteres funktioniert. Also man hört schon, also könnt ihr es auch hören, hört schon schön brutzeln, das wird wirklich gut. Und bei der Pfanne auch, Tipp von mir, nehmt gleich vom Haus aus eine höherwandige Pfanne, also keine klassische Bratpfanne, sondern eine mit höherer Wand, weil ja, viel Teigmasse, und die soll ja durchaus auch in der Pfanne drinnen bleiben. Okay, dann würde ich sagen, drehe ich den Herd ab einmal, mach's Backrohr auf und stell den Schmarren hinein. Und zwar habe ich den Rost auf der mittleren Schiene platziert, und da drin bleibt das Ganze jetzt so für 10 Minuten herum, vielleicht auch ein bisschen länger, das kommt ganz auf euer Backrohr an. Ich werde zur Sicherheit 15 Minuten drinnen lassen. Und jetzt darf ich euch wieder auf einen kleinen Zeitsprung einladen, weil die ganzen 15 Minuten müsst ihr jetzt nicht warten mit mir, das mache ich schon ganz alleine. Und wir hören uns dann wieder, wenn ich das Ganze aus dem Backrohr rausgeholt habe. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück von unserem Zeitsprung. Das Ganze wäre jetzt im Backrohr schön fertig und hat auch schon eine leicht goldbraune Kruste bekommen. Genauso wie wir es haben wollen. Und jetzt geht es noch darum, dass wir das Ganze so schmarrnmäßig zerteilen. Und zwar müssen wir da im ersten Schritt unseren Hirseschmarrn vierteln. Der sticht sich wunderbar, kann ich euch sagen. Also der ist wirklich schön gestockt. Da wird der mal geviertelt. Da muss man jetzt nicht darauf Wert legen, dass es dann schöne Stücke bleiben, weil er wird dann im Endeffekt eh zerteilt. Aber besser wäre es, wenn er mal ganz bleibt, und danach nehmen wir die Viertel und drehen es einfach mal um. Das kann man richtig schön mit so einem Spatel machen. Umdrehen, heben, umdrehen, und da haben wir jetzt die Platte wirklich auf voller Leistung stehen, und dann braten wir so noch eine schön braune Kruste auf die andere Seite rüber, und dann können wir auch schon, wie soll ich sagen, das zerkleinern, unseren Schmarrn, nochmal kurz überbraten, und dann ist er eigentlich auch schon fertig. Und da wirklich, lasst euch zur Sicherheit immer oben einen Topflappen oder einen Ofenhandschuh oder wie immer man das nennen möchte, weil man vergisst dann beim Anbraten, dass das eigentlich noch sehr, sehr heiß ist. So, okay, und jetzt zerteile ich das Ganze. Wunderbar. Schön zerteilen, wie man es vom Kaiserschmarrn her kennt. Und dann anbraten lassen, und dann kann es im Endeffekt auch schon serviert werden. Dazu kann man eventuell, wenn man möchte, eine Kräutersoße essen, eine kalte Joghurt-Kräutersoße würde ich persönlich dazu empfehlen. Oder was auch super gut dazu passt, ist natürlich einfach ein Salat. Grüner Kopfsalat, der ist momentan schon sehr gut, muss ich sagen. Man kann Endiviensalat nehmen, man kann Chinakohl nehmen. Also ich sage mal, das ist eurer Fantasie dann mehr oder weniger keine Grenze gesetzt. Das, was ihr wollt, könnt ihr dazu essen. Salat passt hier auf alle Fälle dazu. Ja, und das war's auch schon mit der Zubereitung. Ihr seht also, relativ einfach von der Zubereitung her. Braucht ein bisschen Zeit, weil einfach die Hirse ein bisschen zum Quellen braucht und so weiter. Und auch beim Backen dann braucht es ein bisschen was an Zeit. Aber in Summe, von den Schritten her, ist es ein wirklich einfaches Rezept, das aber auch gut schmeckt. Und vor allem, es ist einmal ein bisschen was anderes, weil wie oft macht man denn sich schon selbst Hirse zu Hause? Solltet ihr noch Fragen haben zum Gericht, zur Hirse, wenn es Probleme gibt etc. beim Nachmachen dieses Rezepts, dann einfach bei mir melden. Ihr kennt die Kanäle. Da könnt ihr mir jederzeit gerne Fragen stellen. Bevor ich jetzt auch wirklich zum Ende komme, noch ein ganz kurzer Hinweis. Und zwar gibt es jetzt für den Gabelbissen einen eigenen Twitter-Account. Und da folgt ihr bei Twitter einfach am besten @gabelbissen.at, alles in einem zusammengeschrieben. Und da bekommt ihr dann neben der Telegram-Gruppe immer die aktuellsten Infos rund um den Gabelbissen-Podcast. Gut, dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen und lasst euch dieses Hirsegericht schmecken. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.